Sieh mir noch einmal in die Augen, Baby, bevor du gehst. Ich werde es erst glauben können, wenn du nicht mehr vor mir stehst. Jetzt ist es wohl so. Jetzt wohl.